heute schon beim Friseur. Ich hab Geschichten gehört, dieser Sessel, er sei unbequem und jener Schrank sei zu alt. Ist das Fleisch noch Medium? Du weißt, wie ich es mag, so blutig wie die Wunden, die meine Seele verklären. Und wie wird das Ende sein? Nimmst du mich in den Arm? Leg die Decke auf mein Haupt. Hast du jemals an mich geglaubt? So lange geschlafen, in Fieberträumen sah ich die Menschen und sie stellten keine Fragen mehr. Gibt es die Beatles noch? Ich war schon lang nicht mehr draußen und draußen war lang nicht mehr hier. Es ist nie wieder zurückgekehrt. Und wie wird das Ende sein? Nimmst du mich in den Arm? Leg die Decke auf mein Haupt. Hast du jemals an mich geglaubt?